Zum Tag des leuchtenden Sterns brachten das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe im gemeinsamen Namen dem Genossen Kim Jong-il ein Geschenk dar. Martin Lötscher, Vorsitzender des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017, übergab am 11. Februar einem Mitarbeiter der DIVAGA-Botschaft in der Schweiz das Geschenk für Kim Jong-il.